Erich Mühsams Tod, Bericht der Freunde. In der Nacht vom 28. Februar 1933, bei einer ihrer groß angelegten Säuberungsaktionen, wie sie es nannten, holten die Nazis Erich Mühsam aus dem Bett. Sie schleppten das Judenaas durch ihre Gefängnisse und Konzentrationslager. Sie folterten ihn auf unvorstellbar grausame Weise, spien ihm in den Mund, hetzten einen Menschenaffen auf ihn. Das verschüchterte Tier hing sich an seinen Hals und küsste ihn verzweifelt. Sie brannten ein Hakenkreuz in seinen Bart und ermordeten ihn schließlich in der Nacht vom 9. zum 10. Juli 1934, als er sich weigerte, einen Befehl des SS-Schergen zu befolgen. Bis morgen früh haben sie sich aufzuhängen. Wenn sie diesen Befehl nicht ausführen, erledigen wir das selbst. Erich Mühsam widerstand. Sie folterten ihn zu Tode und hingen ihn dann in der Latrine des Konzentrationslagers Oranienburg auf. So kam Erich Mühsam ums Leben, im Alter von 56 Jahren.